Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah. Wir machen weiter mit der 99. Frage, wo es heißt, was sind die Besonderheiten des Propheten Muhammad, die die anderen Propheten nicht hatten? Und vorab kann man sagen, das sind sehr, sehr viele. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einige erwähnt und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch einiges erwähnt. Und er erwähnt hier nur einige wenige, inshallah ta'ala, die uns auch genügen sollen, da das ja ein Frage-Antwort-Buch ist, in Kurzformat die Akida sozusagen von Ahlus Sunnah durchgeht. Und dieses Format behalten wir inshallah ta'ala auch dementsprechend bei. Er sagt, der Prophet Mohammed hat viele Besonderheiten, worüber Bücher geschrieben wurden. Unter diesen Besonderheiten gehören, er ist der letzte Prophet, wie wir erwähnt haben, in den vorigen Unterrichten, der Meister der Kinder Adams, also Sayyid Walad ibn Adam, das bedeutet sowas wie, er ist der Führer, ihr Anführer, oder der Beste von ihnen kann das auch bedeuten, oder eben ihr Herrscher oder ihr Herr, nicht Bezug auf Anbetung. Ja. Und er sagt, wie in der Ayah erklärt wird, dies sind die Gesandten, einige von ihnen haben wir vor anderen bevorzugt, wie zum Beispiel die Ulul Azm, die wir erwähnt hatten. Und unter ihnen gibt es manche, zu denen Allah gesprochen hat, wie Musa a.s. und einige, die er um Rangstufen erhöht hat und so weiter, die erwähnt wird, hier wird eben das nochmal erwähnt, die Eigenschaften, warum sie bevorzugt wurden oder in was sie bevorzugt wurden natürlich. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich bin der Herr von Adams Kindern ohne Prahlerei. Und das kann der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich sagen. Er ist der Beste der Menschen und er ist der Herr von diesen, also der Führer, der Anführer von allen Menschen. Und das alles ohne Prahlerei, ohne Angebung, ohne Hochmut, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er hat ihn für die gesamte Menschheit herabgesandt, zu den Dschinn und den Menschen. Allah sagt, o ihr Menschen, ich bin der Gesandte Allahs. Also sag, o ihr Menschen, ich bin der Gesandte Allahs an euch alle. Und Allah sagt, und wir haben dich für die Menschen allesamt nur als Frohboten und als Warnung geschickt. Und das ist ein großer Unterschied, denn die Propheten vorher wurden nur zu ihren Völkern und zu ihren Stämmen geschickt. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde für alle Menschen, für alle Zeiten, für die Menschen und für die Dschinn gesandt. Subhanallah. Und was eigentlich dieses Kapitel ausmacht, ist jetzt in den nächsten Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, mir sind fünf gegeben worden, welche keinem anderen Propheten vor mir gegeben wurden. Ja, und in einem anderen wird sechs erwähnt, aber wir bleiben jetzt, wie gesagt, bei dieser Sache, damit wir inshallah ta'ala nicht den Rahmen zu sehr sprengen. Er sagt, mein Sieg, also erstens, mein Sieg über den Feind wurde durch Furcht gemacht, dessen Wirksamkeit in Entfernung von einem einmonatigen Marschreise entspricht. Subhanallah, das ist eine sehr lange Erklärung für einen kurzen Ausdruck im Arabischen. Sozusagen, ihm wurde schon der Sieg einen Monat vorausgegeben, weil die Leute, mit denen er kämpft, Angst vor ihm haben. Subhanallah. Das ist interessant. Also, die Entfernung von einem Marsch, einen Monatsmarsch, in so einer großen Entfernung, ja, hat er sozusagen schon den Sieg bekommen, weil die Gegner eben Angst haben. Dazu gibt es zahlreiche Beweise. Er sagt weiter, die Erde wurde mir sowohl als Gebetsstätte auch als Reinigungsmittel, ja, wenn man das so sagen kann, gemacht. Und jemand von meiner Nation das Gebet von seiner Fälligkeit verrichten will, der kann es dort überall verrichten, wo er sich gerade befindet. Das heißt, die ganze Erde an den reinen Stellen natürlich wurde als Gebetsstätte gemacht. Vorher war das nicht nur. Sie mussten in bestimmte Gebetshäuser gehen. Ja, wir haben auch Moscheen, aber wir Muslime können Alhamdulillah überall, an jedem Ort, wo es sauber ist, beten. Und wir können auch, wenn wir kein Wasser finden, können wir den Staub, den Sand, die Erde dazu nutzen, um Tayammum zu machen. Subhanallah. Was den anderen vorher nicht alles gestattet war. Und ebenso erwähnt er, die Kriegsbeute ist mir erlaubt und im Gegensatz zu den Propheten früher, die nur zu ihren eigenen Leuten gesandt wurde, bin ich zu den gesamten Menschheit gesandt worden. Also ihm wurde die Kriegsbeute erlaubt, was vorher nicht erlaubt wurde. Aber zum Beispiel bei den Juden, wenn sie Kriegsbeute hatten, mussten sie das alles auf einem Platz sammeln. Und das wurde dann, dass ihr Kriegszug sozusagen angenommen wurde, wurde dann von einem Blitz verspeist sozusagen, als Annahmebestätigung, was uns soweit bekannt ist. Oder es wurde eben verbrannt auf einem Haufen, weil es eh nicht gestattet war. Aber den Propheten wurde es gestattet. Und der Prophet Sassam, wie erwähnt, wurde zu allen Menschen gesandt und nicht nur zu den einzelnen Völkern. Und als Abschluss sagt er, und mir wurde die Fürsprache am letzten Tag gegeben. Also die große Fürsprache, womit überhaupt die Abrechnung beginnt, wo die Menschen dann überhaupt zu den Propheten laufen und jeder schickt ihn weg und zuletzt kommen sie zum Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam und er sagt, ja, ich bin dafür. Und er die Fürsprache einlegt, damit überhaupt die Abrechnung beginnen kann. Und dann erwähnt er weiterhin, der Prophet sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, jeder dieser Gemeinschaft, ob Jude oder Christ, der von mir hört und dann stirbt, ohne an das, womit ich gesandt wurde, zu glauben, so wird er das Bewohner des Feuers sein. Also, das ist ja auch nochmal ein Beweis dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu allen Menschen gesandt wurde, ob Jude oder Christ oder Atheist oder sonst irgendwelche Kategorisierungen, die wir kennen. Jeder, sozusagen, er sagt, jeder muss an mich glauben, wenn er das nicht tut, hat er einen schlimmen Ausgang. Laut unserem Glauben ist das so. Und er sagt, der Prophet Sallallahu hat noch mehr Besonderheiten, die wir nicht erwähnt haben. Im Koran und Sunna kann man sie finden. Und das ist tatsächlich so, dass wir inshallah ta'ala sehr, sehr viele von diesen Besonderheiten haben, vom Propheten Sallallahu, die man inshallah ta'ala durch das Lesen von Koran und Sunna wiederfinden kann. Barakallahu fikum, bis zur nächsten Frage. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.